viel falsch gemacht. Ich lag so oft wach und hab an dich gedacht. Du bist jetzt glücklich, ich will dich nicht mehr stören. Doch bitte nimm dir Zeit, um diese Zeilen zu hören. Ich war so glücklich mit dir, du warst so glücklich mit mir. Doch die Zeit ging vorbei und jetzt sitze ich hier. Bereue keine Sekunde, die ich mit dir verbracht. Ob Montag, Freitag, Tag oder Nacht. Es war die schönste Zeit in meinem Leben, das ist wahr. Aber es ist vorbei und jetzt ist keiner mehr da. Doch wir leben weiter wie erwachsene Menschen. Für uns war's hart, es waren unsere Grenzen. Wir werden es schaffen, das Leben muss weitergehen. Wir rappeln uns auf, bis wir wieder offen stehen. Ich hoffe, du weißt darüber Bescheid. Ich hab viel falsch gemacht, doch es tut mir so leid. Und wieder seh ich dieses Funkeln in deinen Augen. Es leuchtet hell wie ein Stern. Ich sehe den Glauben und wieder denk ich an die Zeit. Sie ist so greifbar nah. Ich halte sie an Händen, ich spüre die Wärme. Sie macht mir manches klar. Ist verflogen, flog mir aus der Hand, geht mir durch die Fingern so wie heißer Wüstensand, verdampfte wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wochenlang lag ich wach, konnte es das denn sein? Aber nach und nach löste sich das Chaos in meinem Kopf. Nach hunderten Gedanken löste sich der Knopf. Du warst die erste Frau, die ich echt geliebt habe. Ich frag mich manchmal noch, wie ich das damals verdient habe. Durch dich bin ich damals stärker geworden, gibst mir dadurch heute Kraft für morgen. Doch jetzt bin ich glücklich, hab ein neues Leben. Für meine Freundin würde ich alles geben. Sie ist für mich da, wenn ich sie brauch. Wenn sie mal schlecht geht, dann helfe ich ihr auf. Sie ist die Frau, die ich von ganzem Herzen liebe. Ob sie nicht da ist oder ich neben ihr liege. Und wieder seh ich dieses Funkeln in deinen Augen. Es leuchtet hell wie ein Stern. Ich sehe den Glauben und wieder denk ich an die Zeit. Sie ist so greifbar nah. Ich halte sie an Händen, ich spüre die Wärme. Sie macht mir manches klar.